Deutschlandfunk, der Kommentar. Heute Edmund Stoiber und die Sudetendeutschen. Edmund Stoiber trat heute in der traditionellen Rolle des Schirmherrn der Sudetendeutschen auf. Der Kanzlerkandidat der Union konnte vor den Vertriebenen Punkte sammeln im Wahlkampf. Wer wie die Prager Regierung Vertreibung und Entrechtung verteidige, der müsse sich fragen lassen, wie europatauglich er sei, sagte Stoiber auf dem 53. Sudetendeutschen Tag in Nürnberg. Arne Wilsdorf kommentiert. Edmund Stoiber hat beim Sudetendeutschen Tag wieder einmal schwere Geschütze aufgefahren. Mit Blick auf die EU-Osterweiterung zweifelt er an der Europatauglichkeit der Tschechischen Republik. Die Beneš-Dekrete seien für eine Europäische Union untragbar, stellte Stoiber fest. Weil das tschechische Parlament erst Ende April einstimmig erklärt hatte, die Dekrete seien unantastbar, muss der Zuhörer den Eindruck gewinnen, Tschechien sei in Stoibers Augen für die EU untragbar. Damit hat der Unionskanzlerkandidat zwar die Erwartungen der sudetendeutschen Landsmannschaft bedient, ist aber über das diplomatisch gebotene Ziel hinausgeschossen. Sein Vorredner vom Samstag, Innenminister Otto Schily, hat es besser gemacht. Auch er hatte die Beneš-Dekrete, die die Vertreibung der 3,5 Millionen Sudetendeutschen sanktionieren, für Unrecht erklärt, Tschechien aber nur aufgefordert, diese endlich aufzuheben. Der Applaus dafür war freundlich und lange nicht so kräftig wie bei Stoiber. Aber für Edmund Stoiber war es natürlich ein Heimspiel in der Nürnberger Frankenhalle. Zum 10. Mal hat er seinen neben Altbayern, Franken und Schwaben sogenannten vierten Stamm nun schon als bayerischer Ministerpräsident besucht und damit als ihr offizieller Schirmherr. Die Gelegenheit, hier unter fast ausschließlich politischen Freunden wichtige Wahlkampfpunkte zu machen, diese Gelegenheit ließ sich der Kanzlerkandidat nicht nehmen, deshalb hat er auch vorher keine Kreide gefressen. Also nannte er die Bemerkung des tschechischen Ministerpräsidenten Zeman, die Sudetendeutschen seien die fünfte Kolonne Hitlers und Landesverräter gewesen, zynisch. Im selben Atemzug kritisierte Stoiber-Bundeskanzler Schröder, dieser hätte solche Äußerungen nicht hinnehmen dürfen. Edmund Stoiber hat in Nürnberg damit wieder einmal klargemacht, dass nur er der wahre Sachwalter der vertriebenen Interessen ist. Er will anpacken für die Verständigung, damit das Unrecht der Vertreibung nicht im europäischen Werteraum stehen bleibt. Dass er als Bundeskanzler dazu mehr Möglichkeiten habe als jetzt, betonte Stoiber dabei gern. Und dass die tschechische Regierung, die über die Sudetendeutschen bisher nur mit Berlin und nicht mit München verhandeln wollte, sich dann umstellen müsste, findet bei den Zuhörern im Saal natürlich viel Beifall. Genau wie seine Wahlversprechen als Bundeskanzler werde er die Kulturmittel für die vertriebenen Organisationen wieder aufstocken und sich für ein Zentrum gegen Vertreibungen einsetzen. Versöhnliche Worte wie die Folgen der leidvollen gemeinsamen Geschichte müssten endlich geheilt werden, fand Edmund Stoiber bei seinem Auftritt zwar auch, aber die kämpferischen Passagen standen doch im Vordergrund. Schließlich sollte haften bleiben, nur mit ihm bleiben die Anliegen der Vertriebenen auf der politischen Agenda und solche Worte eines Kanzlerkandidaten haben eben ein besonderes Gewicht. Ein gutes Stück Schuld daran, dass sich Stoiber mit einer so markigen Rede präsentieren konnte, trägt aber die tschechische Politik mit ihren polemischen Steilvorlagen. Wer die Sudetendeutschen pauschal als fünfte Kolonne Hitlers bezeichnet und die Vertreibung als eine der Quellen des künftigen Friedens in Europa, der braucht sich nicht zu beklagen. Die Sudetendeutschen und ihre Interessenvertreter könnten bei dieser politischen Großwetterlage gelassen bleiben, denn so werden die Beneš-Dekrete auf europäischer Ebene nicht mehr viele Fürsprecher finden. Sie hörten einen Kommentar von Arne Wilsdorf.